meinen Jesum wieder. Gebt mir, meinen Jesum wieder. Seht das Fellenmörder los, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld, den Mörder los. Seht das Fellenmörder los, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Das geht den Mörder los, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht das Geld den Mörder los, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder.